Nach dem Opfer des 5. September war mein Widerstand zusammengebrochen. Der Chef und seine nächsten Mitarbeiter wurden eingekerkert. Man glaubte, dass sie zum Tode verurteilt würden. Ihre Aussagen waren herausfordernd. Andere Nazis konnten ins Ausland fliehen, die Anden zum Teil zu Fuß überquerend. Die chilenischen Nazis hatten einen Staatsstreich versucht, um zu verhindern, dass bei den in jenen Tagen stattfindenden Präsidentschaftswahlen der Kandidat der Oligarchie, Gustavo Ross Santa Maria, an die Macht kommt, der von der Regierung und dem Präsidenten Arturo Alessandri Palma unterstützt wurde. Sie wollten General Carlos Ibáñez de Campo als Präsidenten aufstellen. Mit diesem Streich waren die Militärs einverstanden. Wie schon erwähnt, war der Freimaurer Oberst AD und Verräter Caupolicán Clavel Verbindungsmann. Es ist offenbar, dass Jorge González von Maré sich beeilt hat, die Ereignisse zu beschleunigen und das Militär zu zwingen, einzugreifen. Das Ergebnis kennen wir bereits, ein Massaker, ohne dass die Soldaten sich aus ihren Unterkünften bewegt haben. General Carlos Ibáñez flüchtete sofort in eine Militärkaserne. Da dieses Buch eines Tages auch im Ausland bekannt werden dürfte, ist es gut mitzuteilen, dass in China seit den Zeiten Portales, seit den Anfängen seiner Unabhängigkeit, im Gegenteil zum übrigen Amerika, noch niemand mittels Gewalt an die Macht gekommen ist. Es gab hier keine Militärdiktaturen. Portales setzte den beinahe metaphysischen Respekt gegenüber Gesetz und Verfassung ein. Chile war immer ein demokratisches Land. Aber die Nazis glaubten nicht an diese Demokratie, obwohl sie an Portales glaubten. Es ist beinahe sicher, dass es der Chef war, der sich mit einigen Mitarbeitern entschlossen hatte, vorzugreifen und diesen Streich durchzuführen. Er tat es, ohne jemanden davon zu unterrichten, weder Ibáñez noch das Heer, in der Annahme, sie vor vollendete Tatsachen stellen zu können. Er glaubte nicht, trotz ihrer Versprechen, dass die Militärs eingreifen würden. Es gibt noch einen weiteren sehr wichtigen Punkt. Von Marie hatte wohl das in Brasilien Geschehene mit General Getúlio Vargas vor Augen, der, einmal an der Macht, seine Verbündeten, die Faschisten von Plinio Salgado, liquidieren ließ und den General Antonescu in Rumänien, der die Zerschlagung der Eisernen Garde und die Ermordung ihres Chefs Condriano gestattete. Schließlich war da noch der Fall des Generals Francisco Franco in Spanien, der dem Austausch von José Antonio Prima de Rivera nicht zustimmte und die Falange in eine unschädliche Partei umformte. Vorgreifend und den Staatsstreich erzwingend, damit glaubte der Chef, die kommende Zeit überleben zu können. Denn der Narzissmus wäre der Verantwortliche und hauptsächlich Ausführende des Wechsels gewesen. Die Ermordung der jungen Nazis musste das Land zutiefst bewegen, denn etwas Ähnliches war noch nie geschehen. Die Meinung richtete sich gegen die Regierung Alessandri Palma und den offiziellen Präsidentschaftskandidaten. Doch der Vertreter des Frente Popular, der Volksfront, der radikale Pedro Aguirre Cerda, auf den wir uns bereits bezogen haben, war sich seines Triumphes keinesfalls sicher. Da geschah das Unerwartete. Vom Gefängnis aus gab der Chef des Narzissmus seinen Anhängern den Befehl, den Kandidaten des Frente Popular zu wählen. Eine aufrichtige Verwirrung erschütterte die Reihen des chilenischen Narzissmus, denn dies bedeutete ein Zugeständnis, ein Wechsel der wesentlichen Grundsätze. Niemand hatte solches nach der schrecklichen Tragödie erwartet. Der treffendste Instinkt der Militanten, des Volkes, der gesamten Seelen wusste, dass etwas zerbrochen war. In der Tat, es begann der Niedergang. Dem äußerlichen Massaker würde das seelische Massaker folgen, doch die sichtbaren Zeichen der Zersetzung erscheinen niemals sofort. Sie lassen sich Zeit. Die durch den Narzissmus in Chile bewegten Kräfte waren religiösen Ursprungs wie in Deutschland. Deshalb haben sie als Wunder möglich gemacht, auf dem Amboss eines anderen Lebens die Söhne aus den Palästen und den Werkstätten zu verschmelzen. Aus allen diesen Erwägungen heraus wurde ich in einem grundlegenden Punkt meines Seins sehr berührt und war entschlossen, über die Leiche meines Freundes und Jugendkameraden zu gehen. Wir konnten damals dieses Schicksal des Zusammentreffens, der Ausreden und des Umfallens nicht verstehen. Man erwartete eigentlich den Selbstmord des Chefs, dieses andere Leben, das seiner Kriegskameraden, seiner jungen Helden, dieser Mönche des Ideals in eine andere Welt zu begleiten. Nur so wäre es möglich gewesen, den Kampf um die Seele Chiles zu gewinnen, das heilige Vaterland zu retten, ein unvergängliches Beispiel für die Generationen aller Zeiten hinterlassend. Aber auf keinen Fall so zu handeln, wie es geschehen ist. Hier müssen wir verweilen, um nochmals zu sagen, dass die vom Himmel bewegten Kräfte, von den Märtyrern aufgenommen, im Chef nicht den notwendigerweise vorbereiteten Träger fanden, den mystischen, das günstige Opfer, den Zauberer. Er entbehrte jedweder gewissenhafter, geistiger und intellektueller Vorbereitung. Um der Energie standzuhalten, sie zu kanalisieren, das Opfer annehmend, in seinem Mysterium amtierend, hätte er ein Eingeweihter sein müssen oder wenigstens ahnen können, was dies bedeutet. Denn seine Handlung, äußerlich Hitler nachgeahmt, dies ebenso wenig gewissenhaft, sondern durch das beinahe automatische Handeln des Archetypus, der bereits blindlings auf der Erdenwelt tätig war, sich hier und da einiger mehr oder weniger brauchbarer Träger bemächtigte, hatte ungeheure zyklische Kräfte freigemacht, die innerhalb der ewigen Wiederkehr auch archetypische Begebenheiten wiedererzeugen, die in der Lage sind, die Seelen der Menschen und der Erde zu erschüttern. Auch ich habe eine Bewegung ins Leben gerufen, im Zeichen der Swastika Nevogira, altindisches Hakenkreuz, das sein polarisierendes Licht nach links sendet und seiner ungeheuren Energie, und konnte mich nun nicht mehr zurückhalten. Einmal begonnen, den Pakt geschlossen, kann niemand mehr zurück, weil er seine Seele und die Runde sonst verlieren wird. Es war in jenen Zeiten, als ich die schwindelerregende Bewegung innerhalb des Feuerkreislaufes begann, die mich sehr schnell dazu brachte, am Kampfe mit dem Führer, unserem Führer, teilzunehmen, um für immer ein Teil seiner heiligen Kämpferscharen zu sein, in dieser und allen weiteren Runden als Gefangener des Mythos. Seitdem gehöre ich dem wilden Heere an, ohne es am Anfang gewusst zu haben.